WDR 5. Neugier genügt. In Spanien herrscht ein wirklicher sozialer Notstand. Ich bin aus Sevilla hergekommen. Da liegt die Arbeitslosenquote bei fast 50% und die Jugendarbeitslosigkeit ist noch höher. Das heißt, wir haben Millionen von Familien, in denen nicht einer Arbeit hat. Hartz IV oder sowas gibt es nicht. Sobald das Arbeitslosengeld ausläuft, haben die meisten null Einkommen. Miguel Sanz Alcantara, spanischer Gewerkschafter in Berlin. Die jungen Leute, was haben sie? Wir sind leider eine Generation, die zurzeit nichts hat. Also sehr schlechte Organisation der Sache oder einfach Pech gehabt. Die Leute, die wie ich um die 30 sind, haben keine großen Chancen. Chiara Truppi, italienische Doktorandin an der Humboldt-Universität Berlin. Die Armut nimmt rapide zu. Es gibt kaum Jobperspektiven, keine Zukunft. Es ist ganz offensichtlich, dass die Menschen deshalb weggehen, aus Spanien, Italien, Portugal, Griechenland. Wir sind fast 2000 griechische Ärzte, die in Griechenland geboren sind, aufgewachsen sind, auch da studiert haben und mit 25 alle hier ausgewandert sind. Mit so einer, sage ich ein bisschen sarkastische, korrupte und faule Mentalität. Aber trotzdem, es läuft ganz gut hier, ja, mit diesen komischen Griechen hier als Assistenzärzte. In Zeiten der Krise muss man als Grieche in Deutschland schon ein bisschen Galgenhumor mitbringen. Yannis Yannakopoulos, ein junger, großer Mann mit überraschend hellen Augen, nimmt grinsend einen Schluck aus seinem Latte Macchiato. Er sitzt in einem Düsseldorfer Café, nur wenige Minuten vom Vinzenz-Krankenhaus, wo er seit einem Jahr als Assistenzarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie arbeitet. Ein Job, der ihm Spaß macht. Bis auf die tägliche Witze von meinem Oberarzt ist alles gut. Nein, keine rassistische oder irgendwelche komische Kommentare haben keiner von uns erlebt. Ja. Wir kommen alle super zurecht, wir sind sehr zufrieden hier. Yannakopoulos, der mit seinem durchtrainierten Körper eher wie ein Sportstudent aussieht und passenderweise aus Olympia kommt, ist fast zeitgleich mit dem Ausbruch der Krise hier gelandet und geblieben. Primär war für viele die Idee, okay, wir gehen kurz in Deutschland, wir machen die Weiterbildung, dann gehen wir wieder zurück, wie halt auch früher die Gastarbeiter gemacht haben. Aber jetzt merken wir alle, wir wohnen hier, wir arbeiten hier, wir möchten auch hier das Leben auch weiter investieren. Denn von Deutschland aus können die griechischen Ärzte ihren Familien besser helfen als in Griechenland, wo sie nur einen Bruchteil von dem verdienen, was hier möglich ist. In Deutschland gibt es einen Mangel an Fachärzten. Darum findet es Professor Axel Plünnecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln nur konsequent, dass immer mehr junge griechische Ärzte kommen und auch bleiben. In Nordrhein-Westfalen sind es mittlerweile um die 2000. Wenn wir einen europäischen Arbeitsmarkt haben, Europa als Binnenmarkt auch ernst nehmen, dann ist es auch wichtig, dass wenn Jugendarbeitslosigkeit 40-45% beträgt, dass dann die Jugendlichen auch sagen, ich suche auch Chancen anderswo in Europa. Und in Deutschland ist im Moment der Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut. Man lebt leider so in zwei Welten. Auf der einen Seite das Wohlbefinden, das wir jetzt alle als Assistenzärzte hier in Deutschland haben. Uns geht es sehr gut. Und auf der anderen Seite unsere Familien, klar, denen geht es nicht gut. Wenn die aktuellen Nachrichten aus Griechenland mal wieder über den Fernsehbildschirm flimmern, hat der junge Mediziner manchmal fast das Gefühl, er habe sein Land im Stich gelassen. Diese Akademiker, die fehlen jetzt in Griechenland. Nicht nur in das Gesundheitssystem, das auch ein sehr wichtiger Faktor ist für das Lebensqualität, für die Bevölkerung, aber auch als Mitglieder der Gesellschaft, ja, für die Entwicklung des Landes, besonders jetzt in der Krise. Viele werden vielleicht auch irgendwann wieder zurückkehren in ihre Heimat, wenn es dort gut läuft, und können dann ihre Erfahrungen mitbringen und im Sinne eines Brain Exchange dem Heimatland nutzen. Ja, das ist eine sehr romantische Idee. Klar, wäre ganz schön, wenn so viele Akademiker irgendwann oder ein Teil davon zurückkehrt und die technologische und wissenschaftliche Kenntnisse, was er hier gelernt hat, auch irgendwann auch in Griechenland anwendet. Das wäre ganz, ganz toll. So richtig überzeugt sind Yannakopoulos und seine Kollegen aber nicht. Anfang des Jahres haben sie deshalb etwas sehr Deutsches gemacht. Ein Verein gegründet. Für griechische und zypriotische Ärzte in NRW. Die Idee war, okay, wir sind so viele jetzt und wir möchten sehr, sehr gut integrieren. Wir sind nicht nur da, um unsere griechische Familie in Griechenland zu unterstützen, aber wir sind jetzt Mitglieder Deutschlands. Die sich in die neue Heimat einbringen möchten Nicht nur mit dem Schlagwort Krise, sondern mit ihrer authentischen Mentalität und Kultur. Wir möchten zeigen, Griechen, aber auch den Deutschen, wir fühlen uns in Europa wie ein großes Dorf. Und das, ich glaube, kann fast keiner sich vorstellen von griechischen Kollegen, dass wir uns von Europa isolieren. Neben dem deutsch-griechischen Kulturaustausch ist ein weiteres wichtiges Ziel des Vereins, den frisch aus Griechenland ankommenden Kollegen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die haben klar sehr viel Angst vor der Sprache und ja, wie die mit den Patientinnen und Kollegen umgehen können. Zweite Sache ist das bürokratische System, ja, die ganze Zeugnisse zu haben, um die erstmal Approbation bzw. Berufserlaubnis zu bekommen und dann, wie das System jetzt ganz läuft, ist ganz anders als in Griechenland, ja. Ich empfehle immer die jungen Kollegen, erstmal ein bisschen mehr Zeit nehmen, um die Sprache zu investieren. Das ist, ich glaube, das Wichtigste. Tschüss. Guten Tag, herzlich willkommen. Guten Tag. Dann, was haben Sie heute Morgen gemacht? Heute Morgen habe ich gearbeitet. Januar 2013. In Overath, 30 Kilometer östlich von Köln, wird Deutsch gepaukt. Fünf junge Frauen und ein Mann haben sich von einem örtlichen Pflegeheim anwerben lassen. Alle kommen aus Mallorca, alle sind Krankenschwestern bzw. Krankenpfleger. Die Situation in Spanien ist nicht so gut und wir haben gedacht, was machen wir? Ich gucke in EURES und es gibt gute Arbeit in Deutschland als Krankenschwester. Und ich habe gesagt, das ist meine Chance. Es ist eine Reise ins Blaue. Sie kennen das Land nicht, nicht seine Sprache und Kultur. Manche kommen frisch von der Uni, ohne jede Praxiserfahrung. Egal. Das ist meine Chance. Auch, dass sie hier als Krankenschwestern mit Hochschulabschluss überqualifiziert sind. In Spanien Krankenschwester ist nicht gleich hier. In Spanien ist mehr technisch, immer mit Medikamenten und kontrollieren alles. Puls und Blutdruck. Mercedes, eine junge Frau mit blonden Strähnchen im Haar, hat auf Mallorca bereits ein halbes Jahr als Krankenschwester gearbeitet. Im Overather Pflegeheim macht sie das, was gerade anfällt. Zum Beispiel waschen, ins Bett gehen und essen auch. Sagt sie und schiebt einer alten demenzkranken Patientin fast ein bisschen lieblos einen mit Püree und Fleisch überladenen Löffel in den Mund. Die macht alles brav mit. Frau Krämer, ein bisschen so? Nach Balance möchte. Ja, ja. Frau Krämer. El trabajo. Es ist eine harte Arbeit, aber irgendwie auch locker und angenehm. Die Sprache ist schwer, aber machbar. Alle sagen zwar, Deutsch sei unmöglich zu lernen, aber das stimmt nicht. Sie sind sehr aufgeschlossen, sehr lernfreudig und auch unwahrscheinlich hilfsfreudig. Die jungen Südeuropäer bringen Schwung ins deutsche Altenheim. Kann man wohl sagen. Die Chefs sind zufrieden. Die sind hier richtig mit Power, Freude und Elan rangegangen. Die alten Menschen happy. Immer hilfsbereit, das hebe ich sehr hervor. Im Moment sind wir sehr zufrieden. Die Zukunft, wer weiß das schon? Das ist eine Frage, die sich nicht beantworten lässt. Eine Story, zu schön, um wahr zu sein. Knapp drei Jahre später ist der Traum zerplatzt. Drei der sechs Spanier sind zurück nach Mallorca gegangen. Zwei sind in Köln auf der Suche nach einem besser bezahlten Job im Krankenhaus und nur eine junge Spanierin arbeitet nach wie vor als Pflegerin im Overather Altenheim. Sprechen möchte über die verpatzte Erfahrung niemand. Für die Altenpflege hat sich gezeigt, dass die Arbeitsinhalte in Deutschland vielfach nicht den beruflichen Erwartungen der im EU-Ausland meist akademisch ausgebildeten Pflegekräfte entsprechen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, veröffentlicht im Juni 2015. Deswegen sind beispielsweise Fachkräfte aus Spanien häufig nach relativ kurzer Aufenthaltsdauer wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt oder haben nach Abschluss des Anerkennungsverfahrens anspruchsvollere und auch besser entlohnte Beschäftigungen im Krankenhaus angenommen. Die Leute aus Spanien und Portugal haben einen Hochschulabschluss in Krankenpflege. Krankenschwester in Deutschland ist im Vergleich dazu ein viel weniger autonomer Beruf und bietet kaum Karrieremöglichkeiten. Sagt Miguel Sanz Alcantara, der selbst erst vor knapp zwei Jahren nach Berlin gekommen ist. Der blasse junge Mann mit dem ernsten Gesicht stammt aus Andalusien und gehört zu den jungen Empörten, der sogenannten verlorenen Generation. 2011 haben die Indignados überall in Spanien öffentliche Plätze besetzt und damit gegen Jugendarbeitslosigkeit soziale Ungerechtigkeit und Armut protestiert. Von der verlorenen Generation spricht man vor allem in Spanien. Insbesondere die Rechten setzen diesen Begriff gegen die Jugend ein. Sie nennen sie Nini, weder noch. Für sie sind die Ninis große Kinder, die weder arbeiten noch wirklich studieren wollen. Dieses Konzept beschreibt die Jugend als passiv, als Generation, die nichts machen möchte, die keine Hoffnung hat, keine Ausbildung, keine Ideologie. Aber das ist nicht wahr. Die jungen Spanier haben nur aufgrund des Systems eine verschwendete, eine verlorene Jugend. Sie haben viel Potenzial und einen starken Willen, etwas zu verändern. Empört euch, denn diese Welt, sie gehört euch. In Berlin hat Alcantara unter dem Motto Ausgewandert und ausgebeutet gemeinsam mit anderen eine Aktionsgruppe gegründet. Die macht Front gegen die Ausbeutung der neuen Einwanderer, vor allem im Gesundheitssektor. Südeuropäische Migranten werden in deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen, Zitat, zum Hinternabwischen missbraucht, ätzte der spanische Krankenpflegeverband schon 2013. Außerdem verdienten sie oft weniger als ihre deutschen Kollegen und würden häufiger zur Unterzeichnung von Knebelverträgen genötigt, sagt Miguel Sanz Alcantara. Diese Verträge verpflichten ausländische Kräfte, mindestens 2 bis 3 Jahre zu bleiben. Und wenn sie früher weg wollen, müssen sie sich mit ein paar tausend Euro freikaufen. Die Unternehmen rechtfertigen das damit, dass sie den Sprachkurs zahlen, der normalerweise 6 Monate dauert und den die Immigranten für die Anerkennung ihrer Berufsausübung brauchen. Rechtlich sind diese Verträge höchst umstritten. Verdi-Sekretär Kalle Kunkel hat Alcantaras Mini-Gewerkschaft mehrfach öffentliche Rückendeckung gegeben. Auffällig ist, dass die Unternehmen, die auf diese Praktiken zurückgreifen, oft Unternehmen sind, die nicht tarifgebunden sind und die sich auch bisher beharrlich weigern, Tarifverträge mit uns abzuschließen. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass dort weit unter dem gezahlt wird, was in der Branche eben möglich ist. Generell gibt es eine große Ernüchterung bei seinen Leuten, sagt Alcantara. In Deutschland zu leben bereitet viele Schwierigkeiten, nicht nur in Sachen Job. Es sind Sprachschwierigkeiten, bürokratische Hürden, wachsende Probleme bei der Wohnungssuche, weil die Vermieter Südeuropäern immer weniger trauen. Es kommen viele Leute nach Deutschland, aber die meisten kehren innerhalb von 1 oder 1,5 Jahren wieder zurück. Alcantara, der studierte Umwelttechniker aus Andalusien, sitzt zwischen Dönerbuden am Kotti in Kreuzberg und erzählt nun auch ein bisschen von sich selbst. Er ist der Liebe wegen nach Berlin gekommen. Aber auch die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten des deutschen Arbeitsmarktes haben ihn gereizt. Ich bin fast ein bisschen erleichtert aus Spanien weggegangen. In Deutschland war es leider auch unmöglich, was in meinem eigentlichen Beruf zu finden. Und so halte ich mich mit Aushilfsjobs über Wasser. In der Gastronomie, als Grafiker, sowas. Mein Ziel ist es, besser Deutsch zu lernen und einen richtigen Job zu finden. Denn trotz all der Sorgen und Probleme ist Deutschland für ihn ein Zuhause geworden. Ich habe eine deutsche Freundin. Wir erwarten in wenigen Monaten ein Kind. Das heißt, mein Leben ist eng mit Deutschland verknüpft. Berlin ist eine sehr kosmopolitische Stadt mit großer kultureller Vielfalt. Es gibt soziale Bewegungen und jede Menge Aktivitäten, um sich wohlzufühlen. Ich finde Berlin einfach faszinierend. Das ist ziemlich anders als die anderen europäischen Städte. Eine sehr moderne Geschichte. Sonntagmorgen, ein kleines Café in Berlin-Wedding. Tische und Stühle stehen auf dem Bürgersteig. Außerdem ein riesiger Strandkorb. In dem sitzt eine südländisch aussehende junge Frau mit Brille und schwarzen langen Locken. Es ist die italienische Linguistik-Doktorandin Chiara Truppi. Sie ist 2009 auf der Flucht vor der italienischen Wirtschaftsmisere in Berlin hängen geblieben. Ich komme aus L'Aquila, das ist eine kleine Stadt in Mittelsüditalien. Ich habe Bachelor in L'Aquila studiert und dann Master in Florenz. Aber nach meinem Abschluss in Florenz habe ich versucht, einen Job in Italien zu kriegen in Richtung Sprache oder Sprachlehren und hat nicht geklappt. Also ich habe gesehen, die Situation ist nicht sehr einfach. da ich Deutsch studiert habe, in meinem Bachelor, habe ich mir gedacht, okay, ich gehe einige Wochen in Berlin, studiere noch ein bisschen Deutsch, praktiziere mehr und dann komme ich nach Italien zurück mit ein bisschen mehr Erfahrung im Deutschen. Und die 6 Wochen, die ich hier bleiben sollte, sind 6 Jahre geblieben. Die Probleme, mit denen sich Alcantara und seine Landsleute rumschlagen, sind Chiara Truppi eher fremd. Denn sie hat fast zufällig im Elfenbeinturm der Forschung ihre Nische gefunden. Ich war nicht sicher, dass ich promovieren wollte. Aus Neugier bin ich an die Humboldt-Uni gegangen, zu einem Professor, der danach mein Betreuer geworden ist. Ich wollte nur nach Informationen fragen, wie es funktioniert. Und er hat mir gefragt, ob ich schon ein Projekt hatte, so ein Thema. Die Idee hatte ich schon und er hat mich so ernst genommen, ernster als ich. Und dann habe ich so angefangen. Mit dem passenden Stipendium dazu. Das letzte Jahr war hart, aber jetzt ist es vorbei. Chiara Truppi muss nur noch die Veröffentlichung ihrer Dissertation durchbringen und dann will sie weg. Meine Erfahrung in Deutschland ist beendet. Das waren sehr wichtige Jahre für mich. Ich habe ganz viel gelernt, aber Deutschland ist nicht mein Land. Sie schüttelt den dunklen Lockenkopf. Deutsche Kultur und Mentalität sind ihr irgendwie fremd geblieben. Dass sie fälschlich immer mal wieder als Türkin beschimpft wird, da steht sie drüber. Aber sie findet es schwer, richtige deutsche Freunde zu finden. Und dann gibt es da noch dieses kleine, nicht zu unterschätzende Problem, mit dem fast alle Südeuropäer zu kämpfen haben. Das deutsche Wetter. Obwohl ich aus Süditalien komme, komme ich aus den Bergen. So bei uns ist es auch kalt im Winter. Aber der Himmel ist anders. Ich wusste nicht, dass man so eine kleine Depression haben kann, wenn die Sonne fehlt. Ein bisschen auch im Winter am Strand zu sein, ist sehr gut für die Seele, würde ich sagen. Von der Hauptstadt Berlin in die Pegida-Hochburg Dresden. Hier lebt seit 2 Jahren die portugiesische Physikerin Maria Almeida. Eine zierliche kleine Frau mit blasser Haut, schwarzem Haar und ebenso schwarzer Hornbrille auf der Nase. Ich wohne auch in der Neustadt, ein Stadtgebiet, die sehr multikulturell ist und wo man Deutsch wie Spanisch wie, weiß ich nicht, hört. Aber ist schon sehr beeindruckend und wie viel Wut da ist, so quasi außerhalb von diesem kleinen Gebiet, die die Neustadt ist. So quasi, was diese normale Bürger so sagen und zeigen, das ist sehr traurig. Das hat nichts zu tun mit etwas gegen Asylpolitik zu haben oder so. Das ist einfach purer Rassismus, das ist nur fremder Hass. Ohne ihren deutschen Freund und den gut bezahlten Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fraunhofer Institut in Chemnitz hätte Maria Almeida vielleicht schon das Handtuch geworfen. Wenn diese Pegida-Demos quasi auf dem Hauptpunkt waren, ein bisschen in Ruhe haben wir uns überlegt, das macht auch keinen Sinn, so quasi unsere Gruppe von Freunden unser Arbeiten zu lassen, nur weil irgendwelche Idioten eine andere Meinung haben. Dafür hat Almeida auch schon zu viel investiert. 2013 ist sie mit einem Stipendium für junge Südeuropäer nach Deutschland gekommen. 4 Monate Sprachkurs in Frankfurt, individuelle Betreuung und ein bisschen Vitamin B durch den Bankier und Stifter Friedrich von Metzler. Besser geht es nicht. Und trotzdem hat es fast 1 Jahr gedauert, bis die junge Portugiesin zum Fraunhofer ENAS in Chemnitz gefunden hat. Das Institut arbeitet unter anderem an der Entwicklung intelligenter Systeme. Maria entwickelt an ganz, ganz kleinen Sensoren, so kleine Magnetsensoren. Dort ist sie ganz aktiv und bringt sich hervorragend ein. Martina Vogel, Referentin des Instituts, zeigt ein kleines weißes Kästchen, in dem die Sensoren wie Mini-Ohrstecker unter durchsichtigem Plastik liegen. Und was macht man damit? Das ist der Kompass als Anwendungsgebiet. Dass man weiß, wo man ist, dass man sich orientieren kann. Und gerade wenn Sie an mobile Medien denken, Smartphone, dort haben Sie auch so einen kleinen Kompass mit drin. Dort kann man natürlich solche kleinen Sensoren einbauen. Ohne ausländische Fachkräfte könnte das Chemnitzer Fraunhofer Institut dicht machen, meint Vogel. Warum es für die jungen Südeuropäer trotzdem manchmal schwer ist, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen? Das könnte daran liegen, sagt sie, dass oft sehr spezielle Leute gesucht werden. Da gehört dann ein bisschen Glück und Geduld dazu, bis Unternehmen und Arbeitskraft zusammenfinden. Maria Almeida hatte beides. Die Magnetsensorik ist bei uns ein relativ neues Gebiet und junges Gebiet und ist nicht so in der Ausbildung vertreten, so stark, sodass natürlich Leute, die von woanders her kommen und dort schon ein bisschen Erfahrung haben, sehr gute Karten hatten. Anders als einige Landsleute kommt Almeida mit der Mentalität der Deutschen gut klar. Vielleicht, weil sie nicht dem Klischee der temperamentvollen Südländerin entspricht. Die junge Frau wirkt klar und rational. Sie weiß, was sie will. Vor allem ihre gerade erst am Institut begonnene Promotion durchziehen. Auch wenn die Situation in Dresden nicht ganz glücklich ist. Und dann nach Hause? Eher nicht. Allgemein ist es so schwierig momentan in Portugal ein Leben zu starten. Wie kann man eine Familie gründen, wenn man nicht weiß, ob man langfristig eine Arbeit hat? Das ist natürlich ein sehr starker Punkt, wo man denkt, dass vielleicht in Deutschland zu bleiben ist nicht so schlecht. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.